Blättert mit mir zum 1. Thessalonicher Brief. Chapter 4. Und zwar Kapitel 4. Just as way of introduction tonight. Eine Art Einleitung für heute Abend. Starting with verse 14. Wir fangen beim Vers 14 an. But let's pray. Und dann wollen wir beten. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. That we are your children. Dass wir deine Kinder sind. Because you have filled us with your Spirit. Weil du uns mit deinem Geist gefüllt hast. And we are really your children. Und wir sind wirklich deine Kinder. By regeneration. Durch eine Regeneration. We are born again. Wir sind wiedergeboren. We're different. Wir sind unterschiedlich. We are new creations. Wir sind neue Schöpfungen. We are the temple of the Holy Spirit. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Bless these words tonight, I pray. Segne diese Worte, darum bete ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Verse 14. Vers 14. For if we believe that Jesus died and rose again. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. How many people believe that Jesus died and rose again? Viele glauben, dass das Jesus gestorben ist und auferstanden ist. How many are unsure? Raise your hand. Okay. It's at least one's honest. Okay. If we believe that Jesus died and rose again. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Even so, God will bring with him those who have fallen asleep in Jesus. Wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. For this we say to you by the word of the Lord. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des that Herrn. That we who are alive and remain until the coming of the Lord. Dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn. Will not precede those who have fallen asleep. Den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. It means their physical body is in the ground. Also der physische Leib ist in der Erde. Their soul is in heaven. Und die Seele ist im Himmel. And when the Lord returns, und wenn der Herr wiederkommen wird, those who are in heaven, dann sind diejenigen, die im Himmel sind, will receive their new body, sie werden einen Leib erhalten, einen neuen, incorruptible body, unverderblichen Leib. They'll receive it just before we go up to be with the Lord. Sie werden das kurz zuvor erhalten, bevor wir mit dem Herrn gemeinsam entrückt werden. Verse 16. For the Lord himself will descend from heaven with a shout. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf. Somebody say hallelujah. Ja. Amen. With the voice of the archangel. Und zwar beim Befehlsruf bei der Stimme eines Erzengels herabkommen. And with the trumpet of God. Und bei dem Schall der Posaune Gottes. And the dead in Christ will rise first. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Then we who are alive. Danach werden wir die Lebenden. That could be us. Das könnten wir sein. The way the world events are happening. Die Dinge auf der Welt, die Ereignisse, sie. This we may be us. Dieses wir, das könnten wir sein. A lot of things happening in the world tonight. Es passiert vieles auf der Welt heute Abend. Then we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. And so we shall always be with the Lord. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Therefore comfort one another with these words. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Do you realize we could be minutes away from seeing Jesus face to face? Ist euch klar, dass wir einige Minuten nur von dem Moment entfernt sein könnten, Jesus gegenüberzustehen? Even finish this introduction, we could be gone. Sogar jetzt im Moment der Einleitung, wenn die vorbei ist, könnten wir schon weg sein. We will meet the Lord in the clouds of the air. Wir werden ihn in den Wolken der Luft, wir werden ihn treffen. And be with him forever. Und werden für alle Zeit mit ihm zusammen sein. Now I had the opportunity to slightly boggle Gerald Schmidt's brain today. Nun, ich habe die Gelegenheit jetzt ein wenig vom Gehirn des Geralds da anzuzapfen sozusagen. I asked him how many zeros there are in the number 1 trillion. Ich habe ihn gefragt, wie viele Nullen eine Zahl nämlich hat, und zwar eine Billion. Trillion. Trillion is after a billion. It goes also like eine Trillion. A million, a billion, a trillion. Also, all right. Just whatever it is in German. Okay. It's a million is Milliard, right? Right? Or what is it? Million, start with million. Also Million ist das erste. Like we're back in kindergarten. Start with million. Million. billion, dann kommt die Milliarde, and then trillion. Dann kommt die Billion. Okay. Okay, that's fine. That's fine as long as it has 12 zeros. Das ist alles okay. Hauptsache es hat 12 Nullen dran. Okay, so a trillion has 12 zeros. Also eine Billion, sie hat 12 Nullen dran. All right. What number would you have if you had a 1? Aber welche Zahl ergäbe das, wenn wir eine 1 hätten? With 1 trillion zeros. Und dann eine Billion von Zeros, also von Nullen dran. Not even Gerald knew. Nicht einmal der Gerald hat das gewusst. Gerald's mind just went. Und die Gedanken im Gehirn von Gerald, die haben da gearbeitet und gearbeitet. He started blinking and alles hat geblinkt. And he said, I don't know. Und dann hat er gesagt, ich weiß es nicht. That number is almost unfathomable. Also diese Zahl, die ist einfach unvorstellbar, unbegreifbar. And yet that number, und doch diese Zahl, could be the first day of eternity. Könnte der erste Tag der Ewigkeit sein. Like I was just mentioning this morning. Ich habe das heute in der Früh erwähnt. We are in heaven. Wir befinden uns im Himmel. Forever. Für immer, für alle Zeit. It doesn't end. Das hört niemals auf. And one day we will celebrate. Und eines Tages werden wir an anniversary of being in heaven. Geburtstag feiern, und zwar einen Tag with a one, im Himmel, wo wir dann eine Eins haben. With 1 trillion zeros behind it. Und es wird eine Billion von Nullen dahinter sein, hinter dieser Zahl. And we will say, do you know how long we've been here already? Und wir werden sagen, weißt du eigentlich, wie lange wir schon hier sind? Do you know how far back time was on Earth? Weißt du noch, wie weit das schon zurückliegt, wie wir damals auf der Erde waren? It was one with a trillion zeros behind it. Das war vor einer Million, also eins mit einer Billion von Nullen dran. Wow. And then the angel goes over to the barrel filled with sand. Dann geht der Engel hinüber zu diesem Fass gefüllt mit Sand. Takes a grain of sand out. Nimmt ein Sandkorn raus. And throws it in an empty barrel. Und wirft es in ein leeres Fass. How long do you think we'll be there until that barrel's empty? Was glaubt ihr denn, wie lange wir dort sein werden, bis dieses Fass da leer ist? We have no idea. Wir haben überhaupt keine Vorstellung. No idea, cannot even fathom. Keine Vorstellung. How important our decisions are right now. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie wichtig unsere Entscheidungen jetzt sind. We cannot even remotely scratch the surface. Wir können nicht einmal bloß nur an der Oberfläche dran kratzen. Of realizing what it means. Und zwar um zu erkennen, was es bedeutet. In 1 Corinthians 3. Im 1. Korinther 3. To lose your eternal reward. Nämlich unsere ewigen Belohnungen zu verlieren. Wow. When we are there, one with a trillion zeros behind it. Wenn wir dort sein werden, eine Eins und dann eine Billion von Nullen dran. Looking back. Wir werden zurückschauen. And still realizing. Und uns wird klar werden. That I had lost a reward that was eternal. Dass wir eine Belohnung verloren haben, die ewig gegolten hätte. We could only even remotely point in the same direction tonight. So wenn wir uns bloß in dieselbe Richtung nur hinbewegen könnten heute Abend. We could save ourselves a lot of sorrow. Könnten wir uns selbst sehr viel Sorge abnehmen. And disappointment when the Lord returns. Und sehr viel Enttäuschung, wenn der Herr zurückkommen wird. We live by every word that comes from the mouth of God. Wir leben von jedem einzelnen Wort, das aus dem Munde Gottes stammt. Look at chapter 5 for a moment. Schaut mal auf Kapitel 5 ganz kurz. Now as to the times and the epochs, brethren, you have no need of anything to be written to you. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. For you yourselves know full well that the day of the Lord will come just like a thief. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. You know, the Lord is sitting at the right hand of the Father right now. Der Herr sitzt zur Rechten des Vaters jetzt. The Father sits on his throne. Vater sitzt auf seinem Thron. And the day is coming. Und dieser Tag kommt, when the Lord will stand, wo der Herr aufstehen wird, and will possibly look to his father, und möglicherweise auf seinen Vater blicken wird, and his father will say, go, und sein Vater wird sagen, geh, get your bride, hol deine Braut, Sohn, And you imagine the movement in heaven. Und stell dir mal vor, die Bewegung im Himmel. When the angels hear the Father say, "Son," wenn die Engel hören werden diese Worte des Vaters, Sohn, get your bride, hol deine Braut. You talk about a hornet's nest. Du sprichst von einem Hornissennest. You talk about angels like. Kannst Engel hernehmen, die like da. Just like movement in heaven, like. Die herumschwirren. And the Bewegung Son im steps Himmel. Off the stage of eternity and. Und der Sohn geht weg von dieser Bühne der Ewigkeit. And descends on planet Earth with an innumerable host of angels behind him. Und kommt hinunter auf die Erde und hinter ihm eine unzählige Zahl von Engeln. And the saints of God. Die Heiligen Gottes sind Herr dabei. Palm, der Herr Palm. Dotto. Karin. Günther. And millions of other believers, Martin Luther. Und Millionen von anderen Gläubigen, Apostle Martin Luther. Paul and all these believers. Pastor Paul und all die Gläubigen. Descending with the Lord. Sie kommen mit dem Herrn hinunter. This event could be moments away. Und dieses Ereignis, es könnte einige Momente nur von uns weit weg sein. Anything about Bible prophecy and you look at the world situation. Also wenn du nur ein bisschen etwas von der Bibelprophetie verstehst und du siehst dir die Weltsituation we heute should an. Be looking up. Dann sollten wir nach oben blicken. Verse 2. Vers 2. The day of the Lord is when Jesus stands up. Der Tag des Herrn, das ist der Tag, an dem Jesus aufsteht. And he comes to possess his planet. Und er kommt, um seinen Planeten in Besitz zu nehmen. And it starts in Revelation 6. Und es beginnt in Offenbarung 6. And the seals begin to open. Und diese Siegel werden geöffnet. Do you know that 1/4 of the world's population? Wisst ihr, dass ein Viertel der Weltbevölkerung will die, sterben wird, as the seals are opened? In dieser Zeit der Öffnung der Siegel? We're not talking about like 3,000, 4,000 people in New York City or, you know, 30,000 in earthquake or something. Wir sprechen nicht jetzt von 3,000, 4,000 Leuten, die dann in New York sterben oder 30,000, 40,000 bei einem Erdbeben. Gerald Schmidt hier? Second round. All right, how many people died in World War II altogether? So wie viele 70, Leute sind gestorben während des Zweiten Weltkrieges? People, right? Now, what's the so world's population now? Leute wird geschätzt. Okay, divided by 1/4 gives us how many people? Also die Weltbevölkerung hat jetzt 7 Milliarden Leute. In English, Gerald, in English. Durch vier teilen. Thank you. 1,750,000 people. Also 1,7 Milliarden Menschen will die, werden sterben, as the Book of Revelations begins to unveil. Wenn sich dann das Buch der Offenbarung aufdeckt and und then another third. Geoffenbart wird. Und dann nochmals ein Drittel. Gerald, how many more people is that than died in World War II? Wie viele Leute sind das mehr, als es im Zweiten Weltkrieg an Toten gab? About 25 times more. Also 25 Mal mehr Leute, als sie im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind. The events that are going to be revealed. Also die Ereignisse, die offenbart werden. Wow. The day of the Lord will come like a thief in the night. Der Tag des Herrn kommt so wie ein Dieb in der Nacht. Verse 3. While they are saying peace and safety. Vers 3. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, then destruction will come upon them. Dann kommt ein plötzliches Verderben über sie. You know, the world is in unbelief. Die Welt, sie liegt im Unglauben. Everybody's like squawking about what's happening. Jeder, der, ja, man mutmaßt über das, was passieren wird. The world is in unbelief. Aber die Welt liegt im Unglauben. I don't know of any nation, ich kenne keine einzige Nation, that is godly. Die göttlich wäre. I don't know one on the planet right now that would be considered a godly nation. Ich kenne nicht eine einzige Nation, von der man sagen könnte, dass sie Gott ausgerichtet in every nation, the Christians are in the minority. Und in jeder Nation befinden sich die Christen in der Minorität. It says in 1 John that the 5 that the whole world lies under the power of the evil one. In 1. Johannes 5 heißt es, dass die ganze Welt unter der Macht des Bösen liegt. And in Romans 1 it says the wrath of God is being revealed. Und in Römer 1 heißt es, dass der Zorn Gottes geoffenbart werden wird. Against all ungodliness and unrighteousness. Zwar gegenüber alle Ungöttlichkeit und alle Ungerechtigkeit. When they say peace and safety. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es when ist Sicherheit. CNN on, wenn wir CNN, also CNN aufdrehen oder ORF and Euronews. Oder Euronews. And they say peace and safety. Und sie sagen da Sicherheit, Sicherheit und Frieden. Oh boy. Oh boy. Sudden destruction will follow. Plötzliches Verderben wird kommen. There's not going to be any peace until Jesus comes and brings it. Es wird keinen Frieden geben bis zu dem Moment, an dem Jesus and kommt no matter und ihn how hard men try, there's not going to be ganz gleich, wie peace. Sehr sich die Menschen auch anstrengen, es wird keinen Frieden geben. There cannot be peace in the Middle East. There cannot be. Es kann im Mittleren Osten keinen Frieden geben. Israel is in apostasy from God. Israel befindet sich im Abfall von Gott. They don't receive Jesus as Messiah. Sie haben Jesus nicht als Messias angenommen. The day will come when the nation will see this. Und dieser Tag wird kommen, an dem diese Nation es sehen wird. And they will cry out and recognize the pierced hands. Und sie werden ausrufen und sie werden diese durchbohrten Hände sehen. But let's not be ignorant here. Aber wir wollen hier nicht unwissend sein. This world lies under the power of the evil one. Diese gesamte Welt liegt unter der Macht des Bösen. All of its human goodness and all of its philosophies. All diese menschliche Güte und diese Philosophien. Every kind of ism. Und jedes Wort, das da mit einem Ismus endet. Except this is the Lamb of God. Außerdem, eben, das ist das Lamm Gottes. I'll just close with this. Ich möchte mit folgendem abschließen. Verse 3 again. Vers 3 noch While mehr. They are saying. Wenn sie sagen. Peace and safety. Friede und Sicherheit. Then destruction will come upon them suddenly. Dann kommt ein plötzliches Verderben über sie. Like labor pains upon a woman with child. Wie die Geburtswehen über die Schwangere. They will not escape. Und sie werden nicht entfliehen. But you, brethren, ihr aber, Brüder, are not in darkness. Seid nicht in Finsternis. I don't see anybody reading these verses on CNN. Ich sehe niemanden, der diese Verse im CNN durchliest oder vorliest. It's they're in Warum? Darkness. Warum? Die leben in Finsternis. Here's the light. Das ist das Licht. You are not in darkness, that the day should overtake you like a thief. Ihr aber seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreift. Why? Because we're looking up. Warum? Weil wir schauen nach oben. I'm looking in the newspaper. Wir lesen die Zeitungen. I'm looking at CNN. Wir schauen uns den CNN-Kanal an. And I'm looking up. Und dann schauen wir nach I'm looking oben. Down, I'm looking up. Schauen wir runter oh Lord, und hinauf. Is it today? Und sagen, oh Herr, is it tomorrow? Wird's heute geschehen oder How morgen? Many more can we bring with us? Wie viele mehr können wir noch mit uns mitnehmen? Verse 5. We'll close. Vers 5, mit dem wollen wir abschließen. For you all are sons of the light. Denn ihr alle seid Söhne des Lichts. And sons of the day. Und Söhne des Tages. We are not of the night. Wir gehören nicht der Nacht. Nor of darkness. Und nicht der Finsternis. So let us not sleep. Also lasst uns nicht schlafen. As others do. Wie die übrigen. This is not a time to miss service. Das ist keine Zeit jetzt, um den Gottesdienst zu versäumen. This service on Sunday should be like a beehive. Dieser Gottesdienst am Sonntag sollte voll sein. If I'm like a beehive, if I'm not coming here to get built up, I'm coming here to build someone up. Also wenn ich nicht herkomme, um selbst aufgebaut zu werden, dann komme ich, um jemand anderen aufzubauen. Something's happening at Lebgasse 34. Da passiert was in der Lebgasse 34. They've got to move walls. Die müssen die Wände hinausnehmen. Sie versuchen irgendwo einen Balkon einzusetzen. Die rechnen damit, dass sie den Plafon wegnehmen müssen und irgendwo einen Balkon draufsetzen. Es passiert dort was. Es ist Glaube dort. Es gibt eine Erwartung in Bezug auf die Rückkehr des Herrn. Okay, let's just close. Wir wollen mit dem abschließen. Let us not sleep as others do. Lasst uns nicht schlafen, so wie die übrigen. But let us be alert. Sondern lasst uns wach sein. And sober. Und nüchtern. Amen. Amen. Lord, thank you for your word. Herr, danke für dein Wort. Bless it to our hearts in Jesus' name. In unseren Herzen, in Jesu Amen. Namen. Amen. Amen. Okay, let's turn to John chapter 1 tonight. Blättert zu Johannes 1 heute Abend. I love this verse. Ich liebe diesen Vers. There was a man in Israel who had great insight. Gab es einen Mann in Israel, der hatte große Einsicht. He saw things many other people didn't see. Und er sah Dinge, die viele andere Menschen nicht sahen. He was able to see beyond. Er konnte einen Schritt weiter sehen. He was able to see beyond the day. Er konnte über diesen Tag hinausblicken. The moment. Über diesen Moment. And see something that was hard to understand. Und er konnte etwas sehen, das schwer zu verstehen war. There were other people like that. Es gab andere, so wie er. In the Bible. In der Bibel. Abraham. Abraham. In Genesis chapter 12. In 1. Mose 12. God said, Abraham, I want you to go. Gott sagt zu ihm, Abraham, ich möchte, dass du gehst. He didn't even go to the internet for a map first. Er hat nicht einmal im Internet nachgeschaut, um sich den Plan zu besorgen. His bags, er hat einfach sein Gepäck hergerichtet und hat begonnen zu gehen. You know, my wife, she is so awesome. Also meine Frau, sie ist so wunderbar. She is so awesome. She's like, don't make me stand up. Sie ist so wunderbar. Sie sagt sich, ich muss mich ja nicht aufstehen. Kelly is 14 years old. Wait a minute. 16. Kelly ist 16 Jahre alt. Don't tell her I said that. Okay. Also sag ihr das ja nicht. Dad, I'll have a black eye. Also ich werde ein blaues Auge haben, wenn ich. And she graduates from high school next year. High school in nächstes Budapest. Jahr im Gymnasium abschließen. And Linda's telling Budapest. Me. Hey. Und die Linda sagt why mir, don't we hey, go to China? Warum gehen wir nicht nach China? Or be real missionaries. Als wirkliche Missionare. You know, not comfortable Hungary. Also nicht so einfach das bequeme Ungarn. But let's go somewhere where, you know, we take a bath in the river and boil our water and you know. Also gehen wir doch wohin, wo wir im Fluss baden müssen und wo wir das Wasser kochen müssen. I'm like, Lord, I love my wife, but what, und ich habe gesagt, Herr, ich meine, ich liebe ja meine Frau, aber. So maybe, you know, I might send her and pray for her. No. So vielleicht schicke ich sie und ihr betet für sie. No, but isn't it awesome? She, that's the way she is. Wunderbar, aber so ist really, sie. She is serious about it. She wants wirklich to go to Central Asia, actually. Ich bin ganz ernst. Sie wollte nach Zentralasien gehen. Please pray for me. Please pray for me. Bitte, see, I get nervous just thinking about it. Sie, ich werde schon nervös, wenn ich nur daran denke. But actually, we are. We're like so ready. Aber wir sind es wirklich. Wir sind so bereit. What else is there? Was gibt's denn da sonst noch? But to serve God. Als Gott zu dienen. To serve him in Vienna. Ihm zu dienen hier in Wien. To love one another. Sich gegenseitig Liebe to zu zeigen. To walk up to someone and just go. Und zu jemand hinzugehen und einfach zu sagen, ah. That's normal, isn't it? Ist das normal, nicht wahr? Oh, maybe not. Oh, vielleicht nicht. It is in the kingdom of God, though. Im Königreich Gottes ist das so. Because we love one another. Weil wir einander gegenseitig because Liebe erweisen. We see beyond. Und weil wir darüber hinausblicken. We see things the world will never understand. Wir sehen Dinge, die die Welt niemals verstehen wird. Sometimes we want to make them understand. Manches Mal möchten wir, dass sie es verstehen. Why we're a little peculiar. Warum wir ja ein wenig seltsam sind. And the more we try, und je mehr wir es versuchen, the more peculiar they think we are. Umso seltsamer werden wir für sie. Because they can't see these things. Weil sie diese Dinge nicht sehen können. Eye has not seen. Das Auge hat es nicht gesehen. Ear has not heard. Das Ohr hat es nicht gehört. Neither has it entered into the heart of man. Auch ist es niemals in das Herz eines Menschen gelangt. What God has prepared for those who love him. Was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. I love the next verse. Ich liebe den nächsten but Vers. God has shown them unto us by his Spirit. Aber Gott hat uns diese Dinge gezeigt durch we seinen know Geist. This book is real. Wir wissen, dass dieses Buch we wahrhaftig know ist. It's worth everything. Und wir wissen, dass das every ist, alles decision, jede Entscheidung, every sacrifice, jedes Opfer, it is worth everything. Es ist alles wert. Because the Holy Spirit has shown us that. Weil uns der Heilige Geist das gezeigt hat. So here's John. Also da ist der Johannes. And he has a public ministry. Und er hat einen öffentlichen Dienst. And he makes a statement now. Und er spricht hier etwas aus. That is going to put his public ministry in peril. Und das wird seinen öffentlichen Dienst gefährden. Look what he says. Schaut mal, was er because sagt. Because he sees beyond. Weil er über etwas hinausblickt. He says in verse 29. In Vers 29 sagt er folgendes. Am folgenden Tag. He saw Jesus coming to him. Sieht er Jesus zu sich kommen. And he said. Und spricht. Behold, the Lamb of God. Siehe das Lamm Gottes. Who takes away the sins of the world. Das die Sünde der Welt wegnimmt. That is maybe one of the most incredible statements in the history of the earth. Das ist wohl eines der wunderbarsten und unglaublichsten Aussprüche in der Geschichte John der Welt. Saw something Johannes sah etwas, that was planned from before the foundations of the world. Das schon vor Grundlegung der Welt geplant war. That was set in motion. Das that was put into motion. Das in, in, in, in Realität kam, when the world was created, als die Welt dann geschaffen wurde. And it's called redemption. Und das heißt Erlösung. And it's something we love. Und das ist etwas, das wir mögen. It's what we live for. Wofür wir leben. It's the reason we live. Das ist der Grund, warum wir leben. Because we have been redeemed by the blood of the Lamb. Weil wir durch das Blut des Lammes erlöst wurden. And John says, behold. Und der Johannes sagt, siehe. Look at him. Schaut auf ihn. John in one moment turned his focus from himself to the Lamb of God. Johannes hat sich gewendet, er hat von sich selbst weggeschaut und hat auf das Lamm Gottes geschaut. So it is today. Und so ist es auch every heute. Message, jede Botschaft, every fellowship, jede Gemeinschaft, every prayer we have, jedes Gebet, das wir has haben, one purpose, hat einen Zweck, to point us to the Lamb, uns auf das Lamm auszurichten, who we will worship forever and ever, welches and wir ever für alle Ewigkeit anbeten werden. Before his throne. Vor seinem Thron. The nail scars will still be there. Und die mit Nägeln durchtriebenen Hände werden da sein. And we will marvel at him. Und wir werden erstaunt sein über ihn. And at his presence. Und in seiner Gegenwart sein. John had a vision. Johannes hatte eine Vision. That was so much wiser than any man that lived in his day. Die so viel weiser war als von jedem anderen Menschen, der zu seiner Zeit lebte. You couldn't tell it by looking at him. Und du hast es nicht einfach durch das Anblicken von ihm aussprechen können. But you could tell it by hearing the words that he spoke. Aber du hast es gewusst, wenn du die Worte hörtest, die er sprach. Because they were powerful. Und die waren mächtig. They were from heaven. Die kamen vom Himmel. Behold the Lamb of God. Siehe, das Lamm Gottes, that takes away the sins of the world. Das die Sünden der Welt hinwegnimmt. I have this picture in my mind. Ich habe da ein Bild in Gedanken. That as Jesus fulfilled his father's will. Dass nämlich wie Jesus den Willen des Vaters erfüllte. He was on the cross. Und er am Kreuz war. He looks out and he sees the people. Dass er da hinausschaut und er sieht die Menschen da stehen. And he says, Father, forgive them. Und er sagt, Vater, vergib ihnen. They know not what they do. Denn sie wissen nicht, was sie tun. And all of the angels are in heaven. Und all die Engel im Himmel. And they're looking at this scene on earth. Sie schauen auf diese Szenerie. And they have their swords ready. Und sie haben ihre Schwerter gezogen. And they're just waiting for the Father's word. Und sie warten bloß auf das Wort des Vaters. They can't believe the Father is letting the Son die. Sie können das nicht glauben. Of his creation. Sie können es nicht glauben, dass der Vater den Sohn sterben lässt. They're like looking at Jesus. Sie schauen auf Jesus. And they're looking at the Father. Und sie schauen auf den Vater. Let us go. Lass uns doch gehen. Let us save him. Lasst ihn doch erretten. Let us rescue him. Wir wollen ihn doch erretten. And the Father says no. Und der Vater sagt nein. I have a purpose. Ich habe einen Zweck dahinter. And so Jesus is on the cross. Und Jesus ist am Kreuz. And then he says this. Und dann sagt er Folgendes. Father, why have you forsaken me? Vater, warum hast du mich verlassen? Son of God. Der Sohn Gottes, forsaken by the Father, verlassen vom Vater, you and I. Für dich und für mich. How valuable wie wertvoll, is the statement that John made. Wie wertvoll ist diese Aussage, die Johannes Lamb, gemacht hat. The Lamb, das Lamm, that takes away the sins of the world. Das Lamm, das die Sünden der Welt and the angels hear this. Und die Engel hören das. And they can't believe it. Und sie können es nicht glauben. And it surprises them. Das überrascht sie. They can't believe the Father has forsaken his Son. Sie können nicht glauben, dass der Vater seinen and Sohn verlassen fight. Hat. Sie wollen kämpfen. And in a moment 10,000 of them would have been there to deliver him. Und in einem Moment wären 10,000 von ihnen dort gewesen, um ihn zu befreien. And I often think. Und ich denke mir oft. Jesus, you really love me. Jesus, du liebst mich wirklich. You really love me. Du liebst mich wirklich. Because you endured the shame. Weil du hast diese Schande erduldet. Just to rescue me. Einfach um mich zu befreien. It is incredible. Das ist unglaublich. The Lamb of God. Das Lamm Gottes. And then Jesus is there. Und Jesus ist da. And he's on the cross. Er hängt am Kreuz. And he says the most famous three words in history. Er sagt die drei bekanntesten Worte in der Geschichte. It is finished. Es ist vollbracht. The simplest statement. Die einfachste Aussage. With the profoundest truth. Mit der tiefgründigsten Wahrheit. If we study a lifetime. Wenn wir das ganze Leben überstudieren, there is still more to discover about what that statement means. Gibt's noch immer genug zu entdecken über diese Aussage, was and das until bedeutet. We get to heaven, und bis wir zum Himmel kommen we'll werden, never really understand all that it means to the heart of man. Werden wir wohl niemals genau und ganz verstehen, was es bedeutet für das Herz des Menschen. Angels, das sind die Engel. And they're thinking, God, sie denken sich, Gott, he just died. Er ist gerade gestorben. They're taking him off the cross. Sie nehmen ihn vom Kreuz herunter. What are they going to do? Was werden sie jetzt machen? And then, und dann, the Father says, just trust me, angels. Der Vater sagt, vertraut auf mich. Trust me. Vertraut mir, Engel. I know what I'm doing. Ich weiß, was ich tue. And then something happens. Und dann passiert etwas. And it's a miracle. Und es ist ein Wunder. The stone is rolled away. Dieser Stein wird weggerollt. And Jesus begins to rise to heaven. Und Jesus fährt in den Himmel auf. And with him he has his blood. Und bei ihm ist auch sein Blut. And the Father starts to lean forward in his throne. If we can picture this in human understanding. In menschlichen Gedanken eben verdeutlichen können. Der Vater, er beugt sich ein wenig vor and auf seinen Thron. Und da ist diese Erwartungshaltung. Und der Vater sagt, schau, da ist mein Sohn. Das ist mein Sohn. Er hat Blut. Humanity has been redeemed and nothing can change it. He's coming, angels. Die Menschen, sie wurden erlöst und niemand kann das ändern. The angels are flying everywhere with excitement and expectation. Die Engel, sie haben auch diese Erwartung. And you hear a chorus in the background. Man hört diese Gesänge. Worthy, worthy is God's Lamb, and here he comes. Wert ist dieses Lamm Gottes. Through the cloud. Wertvoll ist es. Und er with kommt the da. Blood in his hands. Er kommt, er hat das Blut in and he goes straight to the mercy seat before the throne of God. Und er geht genau zum Barmherzigkeitsthron vor dem Thron Gottes. And his heart is like so full. Und Gott sieht zu und sein Herz ist so erfüllt. Because now the fellowship that was broken with his creation has been redeemed. Weil die Gemeinschaft, die mit seiner Schöpfung durchbrochen war, sie ist jetzt wieder erfüllt. And the angels rejoice. Und Jesus lehrt and dieses Blut aus und die Engel erfreuen God, sich. So wise. Und sagen, Gott, du bist so weise. Jesus, you are so worthy. Jesus, du bist so wertvoll. And then, let's look in Revelation 5. Und dann schauen wir nach in der Offenbarung 5. In verse 1 there is a book. In Vers 1 ist die Rede von einem Buch. In verse 2 there is an angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book. Und im Vers 2 heißt es, dass ein Engel ausruft, wer ist würdig, das Buch zu öffnen. And no one in heaven or on the earth or under the earth was able to open the book. Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen. And John, as he has this vision, he begins to weep. Und Johannes, der diese Vision erhält, er beginnt zu weinen. And one of the elders says, stop. Und einer der Ältesten sagt, hör auf behold, damit. The lion that is from the tribe of Judah. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda. Has overcome and can open the book. Um das Buch und seine Siegel zu öffnen. It was the Lamb. Es war das Lamm. And the Lamb opens the book today. Und das Lamm öffnet auch das Buch heute. In Nehemiah chapter 8. In Nehemiah 8. It says the people stood in the streets. Da heißt es, die Leute standen auf den and Straßen. It says Ezra opened the book. Und das heißt, Ezra öffnete das Buch. And gave the people understanding. Und er lehrte sie im Verständnis. Of these mysteries. Diese Geheimnisse. Your pastor opens the book. Euer Pastor, er öffnet das Buch. Because of the blood of the Lamb. Wegen des Blutes des Lammes. And opens our eyes to the kingdom of heaven. Und er öffnet uns die Augen zum Königreich des Himmels. And then Look what it says in verse 12, or verse 9. Und dann schaut, was es im Vers 9 heißt. And they sang a new song. Und sie sangen ein neues Lied. You are worthy. Du bist würdig. And in verse 10, und in Vers 10, or verse 9, for you have slain and purchased for God with your blood men from every tribe and tongue and people and nation. Du bist würdig, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Now turn to Ezekiel 44. Blätter zu Ezekiel 44. We'll close with this. Mit dem wollen wir dann abschließen. We have been given so much. Uns wurde so viel gegeben. Because of this truth. Wegen dieser Wahrheit. That the Lamb of God has finished the work. Dass das Lamm Gottes das Werk vollbracht hat. And there's nothing else we can do to make it true. Wir können nichts mehr dazu beitragen, um das wahr zu machen. It is either true or it isn't. Es ist entweder wahr oder es ist nicht wahr. It is either powerful or powerless. Es ist entweder machtvoll oder nicht machtvoll. There is no steps in between. Es gibt da keinen Standpunkt dazwischen. The Lamb has gone to heaven. Das Lamm ist in den Himmel aufgefahren. The Father has taken the blood. Der Vater hat das Blut genommen. The mercy seat has been sprinkled. Und der Barmherzigkeitsstuhl wurde damit besprengt. And it's where we commune with him every day that we live now. Und dort kommunizieren wir mit ihm jeden Tag unseres Lebens. And there's two groups of people in this chapter. Es gibt zwei Arten von Personen in diesem Kapitel. The Levites, die Leviten, which were priests, das waren die Priester, and they were ministering in the temple. Und sie dienten im Tempel. Okay, but one group of the ministers, aber eine Gruppe von diesen Dienern, had a natural form of religion. Hatte nur eine natürliche Gesinnung von Religiosität. And their ministry was limited to what they could do for people. Und ihr Dienst bestand darin, das zu tun, was sie für Menschen tun konnten. But they didn't have this closeness to the throne of God. Aber sie hatten keine Nähe zum Thron Gottes. But look in verse 15, there was a second group of people. Aber schaut einmal im Vers 15, da ist die Rede von einer zweiten Gruppe von Personen. They are called the sons of Zadok. Und da werden sie genannt die Söhne Zadoks. Remember that, sons of Zadok. Erinnert euch an das Wort, Söhne Zadoks. What an awesome group of people. Was für eine erstaunliche Gruppe It von said Menschen. They would go in. Es heißt ja, dass sie hineingingen. They would take off their natural garments. Dass sie ihre menschlichen Gewänder ablegten. And they would go into the Holy of Holies. Und sie gingen hinein ins Allerheiligste. And worship God. Sie beteten Gott and an. And hear from God. Und hörten von Gott. They were there at the mercy seat. Sie waren dort, wo der Barmherzigkeitsstuhl stand. You can tell when people are like that, can't you? Und du kannst es wirklich erkennen, wenn Leute dort sind. Wenn sie mit dir sprechen. And you feel like, boy, they have been with God. Und du denkst dir, wow, die haben gemeinsam mit Gott. They're a son of Zadok. Das sind die Söhne Zadoks. They've been at the mercy seat. Sie waren vor dem Barmherzigkeitsstuhl. They should be angry with me. Die sollten jetzt eigentlich zornig sein, wütend über mich. You make a mistake, zum Beispiel, du machst einen Fehler. You go to your pastor, du gehst zu deinem and Pastor. You think, you know, well, he should probably kick me out of the church. Na, vielleicht würde er mich jetzt aus der Gemeinde rausschmeißen. And you go and he says, und dann gehst du hin und er sagt, let's just pray. Just ask God to forgive you, receive grace and go forward. Wir wollen einfach beten und bitte Gott um Vergebung und wir werden Gnade empfangen und dann gehen wir weiter. You're like shaking your head because you thought for sure it was all over. Und du hast den Kopf eigentlich schon geschüttelt und hast gedacht, es ist alles vorbei. Someone had been at the mercy seat. Aber jemand war da bei dem Barmherzigkeitsstuhl. And they had this power to minister. Und dieser Mensch hat die Kraft zu dienen. That was not given by reading a book. Es war etwas, was nicht durch die Lektüre eines Buches gegeben wird. It was not given by learning a method. Nicht indem man eine Methode erlernt. It was not given by understanding a tradition. Auch nicht dadurch, dass man eine Tradition versteht. But it was given at the mercy seat of God where the Lamb sprinkled his blood. Nein, das wurde gegeben am Barmherzigkeitsthron Gottes, wo das Blut des Lammes vergossen wurde. Und das haben wir Every heute. Time we pray, Jedes Mal, wenn wir beten, every time we sing and worship God. Jedes Mal, wenn wir singen und Gott anbeten. Every time our pastor opens the book. Jedes Mal, wenn unser Pastor das Buch öffnet. We are at the mercy seat. Dann befinden wir uns vor dem Barmherzigkeitsthron. We are worshiping with the angels. Wir beten an gemeinsam mit den Engeln. We are getting a glimpse of eternity. Wir bekommen einen kleinen Schimmer von der Ewigkeit mit. And heaven before the throne of God. Und der Himmel vor dem Thron Gottes. And when we go away from that place, und wenn wir uns von diesem Platz wegbewegen, we have this life, dann haben wir dieses this Leben, joy, diese Freude, this peace, diesen Frieden, that the world will never understand, den die Welt einfach niemals verstehen wird. Sons of Zadok. Söhne Zadoks. That's what you are. Das seid ihr. And when you look in the mirror in the morning, und wenn ihr euch in den Spiegel blickt in der Früh, cute little son of Zadok. Ah, du kleiner süßer Sohn Zadok. Remind yourself who you are. Erinnert euch an das, wer remind ihr seid. Remind yourself where you belong. Erinnert euch selbst, wo ihr hingehört. Now don't stay outside worried with the details. Also bleibt nicht da draußen und habt Sorge wegen der Details. About how bad you are. Über das, wie schlimm ihr eigentlich seid. Oder für manche von uns, wie gut ihr seid. Get in there where you belong. Also trete dort ein, einfach dorthin, wo er hingehört, in das Allerheiligste. Where the blood has sprinkled the conscience from dead works. Wo das Blut das Gedächtnis und das Gewissen besprengt hat von toten Werken. Once, driving in my car. Ich habe mal ein Lied geschrieben, ich fuhr da in meinem Auto. Came out of nowhere. Das kam irgendwie so aus dem Nichts heraus, dieses says, Lied. It's the blood that washes me. Und das heißt, es ist das Blut, das mich wäscht. I started it with this one line that I never forget it. Ich begann mit dieser einen Zeile und das werde ich niemals vergessen. It says, just a single drop of your blood takes away my shame. Und da heißt es, ein einziger Blutstropfen von dir nimmt meine Schande weg. Ein einziger Blutstropfen von Jesus Christus. It is so powerful. Das ist so machtvoll. It has been the centerpiece of eternity. Das ist einfach das Zentrum aller Dinge in der Ewigkeit. And will be what we sing about forever and ever and ever. Wir werden das sein für alle Ewigkeit, wovon wir so singen. So that's where we live. Also da leben wir. In that secret place. An diesem geheimen Ort. And you know, as you go in. Wenn du da reinkommst, you know, sometimes the devil's got a couple of guards out there. Manches Mal hat der Teufel ein paar so Wächter draußen stehen. Wait a minute. Moment, you can't go in there. Du kannst da nicht reingehen. Moment you, mal. You sinner. Du Sünder. And he throws everything at you. Und er wirft einfach mit allen Dingen nach dir. You just pull out your heavenly ID card. Aber du nimmst da deine himmlische Identitätsnachweiskarte. What does it say? Und was steht da drauf auf dieser Karte? Son of Zadok, get out of my way, pal. Sohn Zadoks, verschwinde von hier. You can't stop me. Du kannst mich da nicht aufhalten. Walk right in there. Du gehst gerade hinein. Fellowship with the Lamb. Du hast Gemeinschaft mit dem Lamm. Let him tell you, und lass ihn dich dann dir erzählen. Du bist mein Kind. You are perfect in my eyes. Du bist vollkommen in meinen you Augen. Are complete. Du bist völlig vollkommen. I count the hairs on your head. Ich zähle die Haare auf deinem Kopf. Even the gray ones. Sogar die grauen. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Some of you shouldn't laugh. Ein paar von euch sollten nicht lachen. At least I have gray ones. Also ich habe zumindest graue. And I catch your tears in a bottle. Und ich habe deine Tränen in einem Gefäß you aufgefangen. Are mine. Du gehörst mir. Purchased from every nation under heaven with the blood of the Lamb of God. Erkauft von allen Nationen unter dem Himmel von durch das Blut des Lammes. As we thought about this weekend, as we thought about all weekend, und wie wir eben das ganze Wochenende jetzt nachgedacht no wonder haben, Paul calls this the glorious gospel. Es ist kein Wunder, dass Paulus das als das ruhmreiche Evangelium bezeichnet. Es geht um die Herrlichkeit Gottes. I'm the son of Zadok. Ein Sohn I'm a daughter of Zadok. Ich bin eine Tochter we'll just Zadok. Add a little bit there to that verse, okay, ladies? Wir fügen das hinzu, I belong to Zadok. Ich gehöre zu Zadok. Because I have open access to the Holy of Holies. Weil ich habe freien Zutritt zum and Allerheiligen. Finally, we'll close with this. I know I said that, but this time we will. Ich weiß, ich habe schon gesagt, wir schließen mit dem, aber jetzt geht's wirklich um den Abschluss. Hebrews 10. Hebräer 10. Vers 19. It says, we enter the holy place. Wir gehen in das Allerheiligste, heißt by es da, a new and living way. auf neuen, an einen neuen und lebendigen Weg. What does new mean? Was heißt das that neu? Means we have to learn it. Das heißt, wir müssen es because erlernen. We don't know it already. Weil wir es noch nicht kennen. Wow, that was deep. Write that down. Das war wirklich etwas ganz new. Wichtiges. We schreib don't das nieder. Know the way to the holy place. Neu, wir wissen also nicht, wir kennen we den Weg have zum Allerheiligsten. To be led there by the Holy Spirit of God. Wir müssen durch den Heiligen Geist Gottes dorthin geführt and the werden. Word of God. Und durch das Wort Gottes. As our pastor preaches. Wenn es unser Pastor hier predigt. And that revelation from heaven comes into our hearts. Und eine Offenbarung vom Himmel auf unser Herz kommt. And then number two, a living way. Und Punkt 2, der lebendige Weg. We don't get there by beating ourselves up. Wir kommen dort nicht hin, indem wir uns selbst Vorwürfe machen. By thinking of how bad a person we are. Wir denken uns nicht, wie schlecht wir wohl sind als Mensch. The Bible says in Hebrews 4:16. Nein, in Hebräer 4:16 heißt es. We run boldly to the throne. Mutig, mutig laufen wir zu diesem Gnadenthron hin. To find grace and mercy to help in time of need. Um Gnade und Barmherzigkeit zu erlangen in Zeiten boldly, der Not. Voller because Mut. We have a new identity. Weil wir haben eine neue Identität. And it's not American. Und die ist nicht amerikanisch. It's not Austrian. Nicht österreichisch. Oh, can you imagine? Ah, könnt ihr euch vorstellen? It's not Hungarian. Auch nicht ungarisch. It's heavenly. Das ist eine himmlische I'm Identität. A son of Zadok. Ich bin ein Sohn Zadoks. I am from another country. Ich komme aus einer anderen Welt, aus einem anderen Land, aus einem himmlischen Land. And I see this. Ich sehe das. And it motivates me. Und das motiviert mich. And I love being in that place. Und ich liebe es, an diesem Ort zu sein. The holy place. An diesem heiligen Ort. And to hear this Lamb of God. Und das zu hören, dieses Lamm Gottes. As he speaks to my heart, wenn es zu meinem Herzen spricht. And cleanses my mind, und meinen Verstand reinigt. And changes me, und mich verändert. And sets me free, und mich freisetzt. From myself. Von mir selbst. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father, we thank you for this precious group of people here. Vater, wir danken dir für diese kostbare Gruppe von Menschen hier. Just how they have edified us this weekend. Wie sie uns aufgebaut haben dieses Wochenende. Really just love their pastor and his wife so much. Und wir lieben diesen Pastor und seine Frau so sehr. Their faithfulness to serve you. Und ihre Treue dir zu dienen. Maybe you're here tonight and you've never received Christ as your Savior. Vielleicht ist jemand hier heute Abend und hat noch niemals Christus als seinen Retter angenommen. Maybe you've never seen the power in this statement. Vielleicht hat das noch niemals jemand entdeckt, diese Kraft in dieser Aussage. Behold the Lamb of God. Siehe das Lamm Gottes. Would you like to know the Lamb tonight? Möchtest du dieses Lamm heute Abend kennenlernen? Maybe you don't know him. Vielleicht kennst du ihn nicht. Say this prayer in your heart. Aber bete dieses Gebet in deinem Herzen. Say, Jesus, I want to know you. Sag, Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Jesus, I need you. Jesus, ich brauche dich. Jesus, I'm proud. Ich bin stolz, I'm so Jesus. Confident in myself. Ich bin so selbst zuversichtlich in mir but selbst. I'm so empty in my heart. Aber ich bin so leer in meinem Herzen. I give you my heart. Ich gebe dir mein Herz. Take me to this holy place. Führ du mich zu diesem heiligen Platz. Show me what your blood means. Und zeig mir, was dein Blut bedeutet. And how much joy I can have when I receive it. Und wie viel Freude ich haben kann, wenn ich dieses Blut annehme. And if you said that prayer, und wenn du dieses Gebet gesprochen hast, bowed, please, jeder Kopf ist geneigt, just lift your hand. Dann heb bitte deine Hand kurz. Thank you for that hand. Danke für diese Hand. Thank you for those hands. Danke für diese Hände. Anyone else? Just lift your hand if you ist want to know Jesus Christ as your Savior. Wenn du Jesus Christus als deinen Erretter kennenlernen möchtest. If you've never said that prayer before. Und wenn du dieses Gebet niemals zuvor gesprochen say, hast. Say yes, Jesus. Sag ja, Jesus. Yes, Jesus. Ja. And Jesus. Believers. Und die Gläubigen. Say it to yourself. Sag das zu euch selbst. I am a son of Zadok. Ich bin ein Sohn Zadoks. I am a daughter of Zadok. Ich bin eine Tochter Zadoks. Say it. Sag das. I am a son or daughter of Zadok. Ich bin ein Sohn oder Tochter Zadoks. Yeah, we'll have the Sons of Zadok Club. Wir werden diesen Club eröffnen, diesen oh, Sohn awesome. Hey, where have you been Club. Today? Wo warst du heute? Holy of Holies. How about you? Im Allerheiligsten. Wie war es mit dir? I was at the mercy seat. Ich war beim Thron der Barmherzigkeit. Oh, the blood touched me today. Dieses Blut hat mich heute berührt. Oh, I've got a new mind today. Ich habe einen neuen Verstand bekommen heute. And I am so excited about walking with God. Ich bin so aufgeregt darüber, jetzt mit Gott zu wandeln und mit meinem Bruder zu wandeln. Give me, and then my prayer. Gib mir das, Lord, give me someone to love today that's not really easy to love. Gib mir jemand her, den ich heute Abend Liebe erweisen kann, der gar nicht so einfach ist. Like someone like Mary Murphy. Zum Beispiel jemand so wie die Mary Just Murphy. Help me, Lord. I want to minister because I've been in the holy place. Herr, hilf mir. Ich möchte hier dienen, weil ich war im Allerheiligsten. Actually, she is such a blessing here. Aber sie ist so ein Segen hier. And really, thank you, Jesus. Danke, Jesus. In your name we pray. In deinem Namen beten wir. Amen. Amen.